Stürmen und Meeren. Halte durch auf den Gipfeln aus Eis. Du halte durch, wenn im Smog dir die Luft fehlt und der Nachbar vom Nachbar nichts weiß. Im Konzert der Gerüchte, halte durch, wo du Seligkeit übst. Da halte durch, wenn Gemeinheit dich anfällt, aus den Augen der Frau, die du liebst. Halte durch, dass dir nicht irgendwo anders Herz zerbricht. Halte durch, dass dir kein Zustand zerstört, das menschlich sein. Auf dem Sessel des Ruhmes, halte durch, wo dich Mittelmaß trifft. Du halte durch, wenn besudelte Würde flieht in die Gosse und endet im Gift. Halte durch, dass dir nicht sich wieder die verlorene Ehre.